Blue und Jewel. Was war das doch für eine Geschichte, wie die beiden sich kennengelernt hatten? Seitdem war schon einige Zeit vergangen und sie waren nicht mehr nur zu zweit. Sie hatten inzwischen Nachwuchs bekommen. Drei entzückende Kinder. Bia, Carla und Thiago. Es war der letzte Tag im Jahr und Blue wollte mit Jewel die große Silvesterparty auf Rios Straßen genießen. Ihre Kinder hatten sie zu Hause gelassen, unter der Aufsicht eines Babysitters. Schon lange hatten Blue und Jewel nicht mehr so ausgiebig getanzt und gefeiert wie in dieser Nacht. Für einen Provinzvogel aus Minnesota hast du ganz schön heiße Moves. Oh, das war kein Move, das war ein Versehen. Aber danke für die Blumen. Toll, dass Raphael auf die Kinder aufpasst. Ja, das heißt, du hast mich am Hals, die ganze Nacht. Du bist mein Ein und Alles, Blue. Das trifft sich gut, da ich ja nun mal auch der Ein und Einzige bin. Plötzlich hörten sie Raphaels Stimme. Er tanzte ganz ausgelassen, obwohl er ja eigentlich auf die Kinder aufpassen sollte. Hey, ihr Turteltäubchen, wo ist Neues? Raffi, wo sind die? Die Kinder sind bei Louis, keine Sorge. Und Obsorge, siehst du? Da entdeckte Blue auch Louis, tanzend in der Menge. Louis, wo sind die Kinder? Was? Ich hab gar keine Kinder. Unsere Kinder. Oh, ach ja, die sind bei Tiny. Tiny? Was? Die ist doch ein Spitzenbabysitter. Gut, dass Jewel und Blue nicht mitbekamen, was zu Hause mit Tiny gerade passierte. Die Kinder hatten sie an eine Feuerwerksrakete gebunden. Ich bin ein furchtbarer Babysitter. Das wird voll abgefahren. Also, ich habe alles ganz genau berechnet und jede Explosion passt ganz genau zum Rhythmus. Es sei denn, der Koeffizient ist falsch. Ich wünsch mir so. Rot, blau, grün, gelb, gelb, lila. Ich wünsch mir so. Hey. Puff, peng, kapau. Ich glaube nicht, dass eure Eltern davon begeistert wären. Dann mal los. Thiago wollte gerade die Rakete mit Tiny starten lassen, als Jewel und Blue zurückkamen. Blue nahm dem Kleinen das brennende Streichholz ab. Hey, wow, wohin so eilig, kleines Vögelchen? Hey, was wird denn das? Oh, Dad. Kinder, ihr kennt die Regeln. Keine Pyrotechnik ohne elterliche Aufsicht. Wir haben Tiny gefragt. Das ist ja noch schlimmer. Entschuldige, Tiny. Sie müssen mich auch nicht bezahlen, Senior Blue. Kinder, nächstes Mal fragt mich. Aber du sagst immer nein. Nein, sag ich nicht. Dad, du leugnest die Tatsachen. Okay, Schatz, sag ich immer zu allem nein? Ja, ich meine, nein. Na toll, jetzt sagt Mom das auch noch. Blue vergaß ganz das brennende Streichholz, das er noch festhielt. Oh, oh, oh, oh, oh, jetzt hört mal. Wir sind die letzten blauen Spixaras auf diesem Planeten. Wir müssen gut auf uns aufpassen. Vögel mit blauem Federkleid. Halten zusammen jederzeit. Hier riecht's nach Brathähnchen. Kein Wunder, denn Blue hatte mit dem Streichholz seine Schwanzfedern in Flammen gesetzt. Panisch rannte er an den Raketen vorbei, die er mit seiner brennenden Schwanzfeder entzündete. Wenn ich mich nicht verzählt habe, war das das 27. Nein heute. Blue gelang es zwar noch, Tiny loszubinden, blieb dann aber selbst am Band der Rakete hängen, die dann mit ihm in den Nachthimmel hinaufschoss. Und das genau zum Jahreswechsel. Etwas lediert und mit ein paar Federn weniger landete er wieder vor seiner Familie. Ach Manno, warum darf immer nur Dad alles, was Spaß macht? Tja, dieses Jahr fängt richtig toll an. Ihr fragt euch sicher, was eigentlich Tulio und Linda machten. Nun, die waren zu dieser Zeit nicht in Rio, sondern auf einer Expedition auf dem Amazonas. Sie hatten einen seltenen Vogel dabei, den sie gepflegt hatten und der nun in die Freiheit entlassen werden sollte. Sie waren in einem Kanu unterwegs. Während Linda paddelte, filmte Tulio. Dschungelexpedition Tag 7. 2000 Meilen von Rio entfernt haben wir endlich das Zentrum des Regenwaldes erreicht. Wir sind umgeben von Pflanzen und Tieren, die einen harten Kampf ums Überleben führen. Während wir ohne große Mühe den Fluss hinuntergleiten. Ohne große Mühe für dich? Wir nähern uns den Nistplätzen der Amazonas-Marmorwachtel, Odontophorus guyanensis. Vor 6 Monaten haben wir diese kleine Wachteldame vor Schmugglern gerettet. Sie war krank, unterernährt und hatte ein gebrochenes Beinchen. Aber jetzt entlässt meine treue Assistentin Ich meine, liebende Ehefrau und Kollegin, das kleine Vogelchen wieder in seinen natürlichen Lebensraum. Linda öffnete den Käfig, aber der Vogel wollte nicht herauskommen. Ist schon okay. Du kannst jetzt gehen. Flieg einfach raus. Lass mich mit dir reden. Diese Laute verschreckten die sensible Wachtel allerdings. Na los! Endlich lief die Wachtel schnell aus ihrem Käfig, blieb kurz stehen, sah die zwei an und sagte, was übersetzt so viel wie Freaks bedeutete. Meinst du, sie kommt hier zurecht? Lass ihr etwas Zeit. Die Wachtel begrüßte einige ihrer Artgenossen, kehrte dann aber um und lief schnatternd zu Linda und Tullio zurück. Moment mal, was sagt sie, Tullio? Der Abschied fällt ihr einfach schwer. Nein, ich glaube, sie will uns vor irgendetwas warnen. Oh nein, nein, nein, Linda. Vielleicht ist das so eine Art Paarungstanz. Nicht ganz. Eigentlich wollte die Wachtel die beiden nur auf die Stromschnellen aufmerksam machen, auf die sie jetzt zutrieben. Tullio, Sieger! Paddeln! Na los! Okay. Paddeln! Und dann erschien vor ihnen ein Wasserfall. Ein ziemlich tiefer Wasserfall. Oh nein! Beiden passierte glücklicherweise nichts. Etwas weiter flussabwärts wurden sie dann ans Ufer gespült. Linda! Linda! Tullio! Wie geht's? Gott sei Dank geht es dir gut. Plötzlich flog ein Vogel knapp über ihre Köpfe hinweg. Tullio erschrak, stolperte und ließ seine Kamera fallen, die an einem Felsen zerschellte. Eine blaue Feder schwebte zu Boden. Tullio hob sie auf. Oh, Linda, das ist ja unglaublich. Zur gleichen Zeit flog Jule über Rio hinweg nach Hause. Sie hatte eine große Paranuss für ihre Kleinen besorgt. Hey, seht mal alle her, was ich gefunden habe. Blue? Kinder? Blue befand sich mit den Kindern in der Küche von Lindas und Tullios Haus. Er wollte ein leckeres Frühstück zubereiten. Wer hat Lust auf ein leckeres Frühstück? Unfassbar. Habt ihr gewusst, dass Vollkornpfannkuchen zweimal so viele Vitamine und Mineralien haben wie normale? Und mit Blaubeeren schmecken sie sogar viermal so lecker. Dann kam Jule hereingeflogen. Oh, hey Schatz. Hey, hast du Hunger? Blue, wir hatten das doch besprochen. Echt? Ich kann mich gar nicht... was hast du da Schönes? Frühstück? Das ist sehr lustig, aber mal im Ernst. Was soll das sein? Das ist eine Paranuss. Ich hätte nie gedacht, dass ich so nah an der Stadt eine finde. Ich will den Kindern zeigen, wie man sie öffnet. Meinst du so? Tiago sprang hoch und kickte mit seinem Fuß den Deckel von einer Paranussdose. Hat Dad uns schon gezeigt? Bia und Carla hatten inzwischen den Fernseher eingeschaltet. Es gab einen Bericht über Tullios Expedition und ein Foto von ihm, Blue und Jule wurde eingeblendet. Warte, schalt nochmal zurück. Mom, Dad, ihr seid im Fernsehen. Dr. Tullio Monteiro, der Vogelmann aus Brasilien, gab heute eine bedeutsame Entdeckung bekannt. Wir glauben, wir haben tatsächlich einen wildlebenden blauen Spiksader entdeckt, tief im Urwald des Amazonas. Der blaue Spiksader galt praktisch als ausgestorben. Die letzte noch verbleibende Familie lebt geschützt im Bluebird-Vogelreservat in Rio de Janeiro. Jetzt wurde ein Foto von allen eingeblendet. Carla war begeistert. Wir sind berühmt. Würde man diese Vögel aufspüren, könnte ihre Heimat gerettet werden. Jetzt kamen Linda und Tullio ins Bild und schickten auch einen Gruß an Blue. Vielleicht gibt es eine ganze Kolonie hier draußen. Wenn dem so ist, werden wir sie finden und beschützen. Hi, Blue. Hi, Linda. Unser nächstes. Wir sind doch nicht die Einzigen. Es gibt dort noch mehr von uns. Ja, das ist toll. Bestimmt sind die... All die Jahre, dachte ich. Ich dachte, wir wären allein. Hey, es war doch nicht alles schlecht. Oh, natürlich nicht. Aber wenn es eine ganze Kolonie von uns gäbe. Wie unglaublich schön das wäre. Wir müssen was unternehmen. Müssen wir? Ja, wir müssen zum Amazonas fliegen und Linda und Tullio helfen, sie zu finden. Oh, Moment. Wir können nicht einfach packen und dahin fliegen. Wieso nicht? Diese Familie braucht mal ein bisschen Wind unter den Flügeln. Sieh uns doch an. Hm? iPods, hey. Fernsehen, Mom. Pancakes. Wir sind doch keine Menschen. Wir sind Vögel. Wir müssen raus in die Natur und wie Vögel leben, Blue. Den Kindern zeigen, wie ich früher gelebt habe. Das ist wichtig für sie. Und für uns auch. Komm, Blue, was sagst du dazu? Ich weiß nicht. Vielleicht. Er hat nicht Nein gesagt. Und das heißt, er hat praktisch Ja gesagt. Hey, Sekunde. Das wird ein riesengroßer Spaß. Ja, juhu. Wir fliegen zum Amazonas. Moment, was ist ein Amazonas? Aber auch noch jemand anderes verfolgte mit Interesse den Bericht im Fernsehen. Und dieser Mann war alles andere als erfreut über Tullios Vorhaben. Vielleicht gibt es eine ganze Kolonie hier draußen. Wenn dem so ist, werden wir sie finden und beschützen. Der Mann hatte genug gehört und beendete die Sendung, indem er seinen Fernseher zertrümmerte. Öko-Freaks, macht mein Boot bereit. Ich muss mich persönlich darum kümmern. Unterdessen fand in Rio ein Casting statt. In einer alten Garage waren Raphael, Pedro und Nico auf der Suche nach talentierten Vögeln, die den Karneval, der unmittelbar bevorstand, mit ihrem Können bereichern sollten. Eva, Raphaels Lebensgefährtin, eine stimmgewaltige Vogeldame, hatte gerade ihr Vorsingen. Du siehst es nicht kommen und findest es sonst nirgendwo. Bei so viel Stimmvolumen zerplatzten sogar die Glühbirnen in der Garage. Raphael war vor Bewunderung ganz aus dem Häuschen. Brava! Brava! Brava! Das war unglaublich! Eva, Liebling, du hast hier den Ton getroffen, oder Jungs? Ja, ja. Und einen ganzen Haufen Töne, die es gar nicht geben durfte. Raffi! Keine Sorge, ich rede mit Ihnen. Wir finden das perfekte Plätzchen für dich. Ha, die Anlage, das wäre super. Wer nicht? Ciao, ciao. Wiedersehen, Jungs. Wir sehen uns daheim, mein saftiger Mango. Kein einziger Auftritt war inspirierend. Ich bin nicht inspiriert. Alter, der Karneval steht vor der Tür und unser Ruf steht auf dem Spiel. Ja, hast recht. Wir brauchen irgendwas, das rappelt. Irgendwas, das zappelt. Irgendwas, das poppt. Pop, pop, pop, pop, pop. Und was heißt Pop rückwärts? Pop. Der Nächste. Louis, der den Türsteher mimte, wunderte sich, dass Blue eilig an ihm vorbei in die Garage stürmte. Pass auf, Blue. Wir suchen hier gerade einen Sänger, einen Tänzer, das ganze Paket. Ja, und du bist eher so ein Wackeldackel auf dem Parkett. Verstehst du, was ich meine? Oh, nein, nein, nein. Ich bin nicht wegen des Castings hier. Ich habe Neuigkeiten. Ich fliege zum Amazonas. Juhu. Neugierig versammelten sich nun alle um Blue. An den Amazonas. Wow, das wird wild. Ja, ja, Jewel sagt, das wäre gut für uns. Was? Wie wild? Voll wild. Die Moskitos da warten nur drauf, dich auszuschlürfen. Die Schlangen verschlucken dich mit einem Haps. Fleischfressende Piranhas, die. Fleischfressen. Oh, toll, hört sich nett an. Ich flieg doch nicht. Raphael versuchte, Blue zu beruhigen. Jungs, Jungs, Jungs, Blue, du musst dir keine Sorgen machen. All diese Geschichten sind völlig übertrieben. Meinst du? Natürlich. Wenn Jules das so wichtig ist, tu es einfach. Frauschenfroh, Leben ebenso. Merk dir das. Okay, ja, du hast recht. Ach, und so ein kleiner Familienurlaub könnte ja auch ganz nett sein. Außerdem ist es ja nicht für immer. Na sieh mal, geht doch. Ja, okay. Danke, Leute. Bis in ein paar Wochen. Gute Reise, Blue! Und ich will ein Souvenir! Alter, der kommt nicht zurück. Der ist sowas von tot. Wenig später war es dann soweit. Blue und seine Familie hatten alles für die Reise vorbereitet. Und Thiago konnte es nicht mehr abwarten. Amazonas! Los geht's! Komm schon, Dad, komm! Okay, Insektenspray hab ich. Wasserfilter hab ich. Heftpflaster. Irgendwie glaube ich hab was vergessen. Oh, cool! Das alles in einem Abenteurermesser. Darum werde ich mich kümmern. Das ist nichts für dich. Dad, wusstest du, dass einen manche Schlange am Amazonas mit einem Haps verschlucken können? Weißt du, Bia, glaub mir, all diese Geschichten sind völlig übertrieben. Also, können wir dann los? Eine Bauchtasche, im Ernst? Ja, hat Linda mir geschenkt. Brauche ich fürs Navi. Oh, warte, das Navi. Hey. Carla, wir wollen los. Ich komm nicht mit. Das wird doch total öde. Okay, hier ist es. Mit der Spracherkennung ist es vollkommen idiotensicher. Hier, pass auf. Suche nach Linda und Tulio. Suche nach Dinner in Tokio. Oh, okay. Ist doch eigentlich auch ein ganz netter Vorschlag. Du vertraust der Frau? Ja, das tue ich. Plötzlich tauchte Raphael auf. Hey, Familie, wartet! Ich komme auch mit! Keine Sorge, Kumpel. Wir geben dir Deckung. Eva hat dich weggelassen? Klar! Ich habe ihr einen Auftritt beim Karneval versprochen. Und dann kamen auch noch Pedro und Nico angeflogen. Du hast was? Ihr seid zu spät. Für eine Uhr, ja. Für einen Musiker? Nein. Moment, ihr kommt auch mit? Das wollen wir doch nicht verpassen. Wir suchen die wildesten, coolsten Talente im Dschungel. Als Inspiration für unsere große Karnevalshow. Amazonas. Total wild. Cool. Ich meine, ja, okay. Was soll's, dann komme ich halt auch mit. Amazonas-Dschungel oder nichts, Baby. Wer hat Bock auf ein tropisches Abenteuer? Vögel, los, auf geht's. Wartet, wir haben nicht durchgezählt. Hey Leute, wartet mal. Route wird neu berechnet. Und los ging die Reise. Als sie die Straßen von Rio überflogen, entdeckte Luis den Schwarm. Hey Leute, wartet doch! Die sind ohne mich los! Schon wieder! Das ist voll blöd! Auf dem Marktplatz am Hafen von Rio bereitete sich ein Kakadu auf seinen Auftritt vor. Der Mensch, der ihn zur Schau stellte, verdiente nicht schlecht an ihm. Der Kakadu hieß Nigel. Blues ehemaliger Widersacher. Er musste unfreiwillig als Wahrsager herhalten und war eine kleine Attraktion auf den Märkten. Hey, lass an die Arbeit, du Vogel. Mein Publikum erwartet mich. Nigel trottete auf eine kleine Bühne, wo ihm der Mensch noch einen albernen Turban auf den Kopf setzte. Von den Straßen Rios in den Dschungel des Amazonas, der geheimnisvolle Wundervogel. Redet mehr! Nicht so schüchtern! Erfahrt euer Schicksal! Ein kleiner Junge, der mit seiner Mutter auf dem Markt unterwegs war, entdeckte Nigel. Mami, Mami, das will ich! Ich will, dass ihr mir was voraussagt! Willkommen, Madame. Dieser erstaunliche Kakadu wird Ihnen die Zukunft voraussagen. Na gut, Vogel, wähle eine Weissagung. Der Mann öffnete eine Schublade, in der viele Karten steckten. Nigel sollte mit seinem Schnabel eine herausziehen, aber er hatte nicht die geringste Lust dazu. Jetzt mach schon, Vogel! Du machst das toll, Nigel! Heila! Sieh endlich eine heraus! Widerwillig zog Nigel eine Karte heraus, als Blue mit seiner Familie im Hafen zur Landung ansetzte. Kommt, Leute, wir sind gleich da. Genug geflogen für heute. Weiter geht's auf dem Wasser. Laut meiner kleinen Freundin sind wir mit dem Boot morgen früh da. Ja! Nigel glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Er erinnerte sich daran, was Blue ihm damals angetan hatte und dass er es Blue zu verdanken hatte, dass er nicht mehr fliegen konnte. Nigel zerbiss die Karte fast, die der Junge versuchte, aus seinem Schnabel zu ziehen. Nigel sah jetzt alles wie durch einen dichten Nebel hindurch. Mach schon, Vogel! Eine Weissagung! Du machst das toll, Nigel. Warum dauert das so lange? Was ist los mit dir? Dieser blaue Vogel ist schuld an meinem Elend. Die Karte zerriss. Und der kleine Junge fing zu heulen an. Dem Mann reichte es und er wollte Nigel einen Schlag mit einem Stock verpassen. Aber Nigel schnappte nach dem Stock und hielt ihn mit seinem Schnabel fest. Braves Vögelchen. Aber das brave Vögelchen riss ihm den Stock aus der Hand und versetzte dem Mann ein paar heftige Schläge. Froschdame Gabby himmelte Nigel an. Nigel ist muy macho. Der Mann fiel auf den Tisch mit dem Froschglas. Das Glas rollte herunter und zerbrach auf dem Boden. Gabby war nun frei, was einige Passanten jedoch alles andere als erfreute. Nigel befreite Charlie, einen Ameisenbär, den der Mann ebenfalls gefangen hielt, und sprang mit Gabby auf dessen Rücken. Ja! Es brüllt um Rache, das Gekrächz des Kakadu. Das war übrigens Shakespeare. Ohne deine Darbietung ist alles nichts. Auch wieder wahr. Ja! Und so entkamen Nigel und Gabby auf Charlie, ihrem Peiniger. Am nächsten Morgen fuhren Blue, Jule und die Kinder auf einem Dampfer den Amazonas hinauf. Jule genoss die ruhige Reise. Ach, diese Luft, sie ist so frisch und duftet. Leb wohl, stinkende Stadtluft! Ja, leb wohl. Hey, danke, dass du das machst. Das ist echt toll von dir. Ich würde alles für dich tun. Das weißt du doch, oder? Natürlich weiß ich das. Blue und Jule konnten ja nicht ahnen, dass sich im Lagerraum des Dampfers ein alter Bekannter befand. Nigel. Auch er, Charlie und Gabby hatten das Schiff genommen. Nigel verfolgte nur einen Gedanken, sich an Blue zu rächen. Charlie wollte sich gerade eine Ameise gönnen, aber Nigel gab ihm was auf den Rüssel. Wir sind nicht hier, um zu naschen, wir sind hier, um zu rächen. Sobald diese penetranten Passagiere eingeschlafen sind, zeigen wir unseren blauen Freunden, was Liebe ist. Und zwar giftige Liebe. Oh, meine Spezialität. Wir werden um Mitternacht angreifen, denn das ist gruseliger. Ihr haltet Wache. Schon bald schliefen sie ein. Nur Gabby blieb auf und versuchte, Nigel um Mitternacht zu wecken. Mitternacht! Zeit zum Angriff! Nigel. Oh. Gabby sah den schlafenden Nigel liebevoll an. Ach, wir beide. Außenseiter. Ein giftiger Frosch und ein Flügellammerfreak. So verschieden und doch so gleich. Gabby konnte nicht anders und musste ihre Gefühle mit einem Lied ausdrücken. Ihre Fantasie war jetzt grenzenlos. Mein Liebling, wenn du schläfst, ist alles fein. Unsere Freundschaft ist rein. Wahr ist auch, was ich dir jetzt gestehe, muss sein. Ich liebe dich. Vielleicht ist es falsch, ist absurd, dass ein Vogel und dein Lurch sind entflammt. Doch es sagt mir mein Herz, glaub mir, so muss es sein. Was für ein Albtraum. Charlie, du solltest mich doch wecken. Es ist Zeit. Die drei schlichen sich zum Oberdeck hinauf, wo Blue mit seiner Familie schlief. Als Gabby den schlafenden Blue entdeckte, wollte sie ihn gleich aus der Welt schaffen. Es gibt nichts Romantischeres, als bei einer Mondscheinkreuzfahrt die Passagiere zu vergiften. Stopp! Der da gehört mir. Zwinker, zwinker, kleiner Blue, hab mich gefragt, wo bist denn du? Fliegst ganz weit oben ohne Not. Doch gleich bist du Mausetod. Du hast Mundgeruch. Selbst im Schlaf verspottest du mich. Charlie, der nichts anderes als Ameisenschlecken im Kopf hatte, stieß auf der Jagd nach einer solchen gegen den Knopf des Dampferhorns. Alles an Bord schreckte aus dem Schlaf. Ein junger Mann erschrak so sehr, dass er Nigel und Charlie mit einem Schlag über Bord beförderte. Zum Glück rissen sie während ihres Fluges über die Reling einen Rettungsring mit sich. Gabby zögerte nicht lange und sprang Nigel selbstlos hinterher. Da der Dampfer schon weit in das Amazonasgebiet vorgedrungen war, entschlossen sich Blue und die anderen für den Luftweg. Zur gleichen Zeit im tiefen Dschungel in einem Holzfällerlager tauchte deren Boss auf und knöpfte sich den Lagerleiter vor. Du! Ich hab dich schon immer für dümmer als einen Affen gehalten, jetzt weiß ich es genau. Boss, was machen Sie im Dschungel? Die bessere Frage wäre wohl, was machen die hier? Der Boss warf eine Zeitung mit einem Titelbild von Tullio und Linda auf den Tisch. Öko-Freaks! 5 Millionen Quadratkilometer Dschungel und die tummeln sich ausgerechnet in meinem Garten? Das werden wir noch sehen. Wie ihr wisst, Freunde, ist diese Rodungsoperation ein klein wenig illegal. Wenn diese beiden Spinner die Vögel finden, sind wir aus dem Geschäft. Und deshalb wirst du ihrer kleinen Vogelbeobachtungsexpedition ein Ende bereiten. Finde sie und werd sie los. Und ihr geht gefälligst Bäume fällen. Wer schert sich schon um ein paar Vögel? Tullio und Linda. Sie hatten ganz in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen und Tullio versuchte, die seltenen Vögel anzulocken. Wahrscheinlich nisten die Aras hier in den Paranusbäumen. Ich bin deshalb dafür, wir gehen weiter in... Tullio, hörst du mir überhaupt zu? Blue und die anderen hatten inzwischen auch den Dschungel erreicht, dank des Navis. Sie waren nicht weit von Linda und Tullio entfernt. Sie haben ihr Ziel erreicht. Seht ihr? Es funktioniert wie eine Eins. Wir sind da. Wo? Oh, eine kleine Fehlertoleranz gibt es natürlich. Ich hab dir gesagt, du sollst dieser Frau nicht trauen. Eine Helikonius-Raupe. Hier steht, sie verpuppt sich demnächst. Verpuppt. Hey! Hey, Kinder! Verpuppt, Kinder, bleibt in der Nähe. Ich hol sie schon. Okay, ihr rührt euch nicht vom Fleck und ich sehe mich mal um. Keine Sorge, die bleiben hier. Wir trauen uns hier nicht weg. Komm schon, Lady. Lass mich hier bloß nicht sitzen. Berechne Route nach Funky Town. Oh, na toll. Als Blue zurückkam, war niemand mehr da. Okay, Leute. Leute? Echt gut, Freunde. Sehr lustig. Gut, gut, richtig. Witzig. Jewel? Wo bist du? Kinder? Jewel? Plötzlich wurde Blue von einem Vogel gepackt und entführt. Tullio hörte seinen Schrei. Ah! Ah! Das war ein Ara! Linda! Loslassen! Ah! Ah! Lass mich los, du Rüpel! Tullio und Linda nahmen die Verfolgung auf, wurden aber durch eine Schlucht aufgehalten. Blue! Oh! Ah! Das klang genau wie Blue. Das ist unmöglich, Linda. Er ist ein Reo, putzmunter, bei uns zu Hause. Blue beschimpfte den Vogel, der ihn ohne zu fragen gekidnappt hatte. Ich bin amerikanischer Staatsbürger, du Wilder. Ich will meinen Botschafter sprechen. Ich kenne meine Rechte. Ich kenne meine Rechte. Der fremde Vogel ließ Blue jetzt einfach fallen. Auf der Erde angekommen, holte Blue sein Spezialmesser hervor. Zurück! Mach eine Fliege, du Barbar! Ja, ganz recht. Das ist ein Löffel und eine Gabel. Hab ruhig Angst. Hab ruhig richtig Angst. Wie aus dem Nichts standen plötzlich Raphael, Jewel und die Kinder vor ihm. Vorsicht, Kumpel. Leg erstmal den Göffel weg. Da tauchte ein weiterer Vogel auf, der ihnen Pedro und Nico vor die Füße warf. Dann zeigten sich die Vögel. Es waren nicht nur zwei, nein. Es war ein großer Schwarm. Und es waren ihre gesuchten Artgenossen. Jewel war begeistert. Unglaublich, dass wir sie gefunden haben. Naja, eigentlich haben die uns gefunden. Okay, wir brauchen Namensschilder. Ein großer, alter Vogel erschien nun. Langsam näherte er sich Blue. Wir haben sie in der Nähe von Menschen gefunden. Was? Und wer bist du? Er ist keine Antwort. Ich habe dir eine Frage gestellt. Oh. Woher kommst du? Hey, Schwab! Hey, Verzeihung, junge Dame. Jetzt standen sich Jewel und der Alte direkt gegenüber und sahen sich an. Das glaube ich einfach nicht. Wie ist das? Als die Holzfäller kamen, da war überall Feuer und so viel Rauch und. Ich hatte dich unter meinem Flügel und dann warst du... einfach weg. Ich habe dich überall gesucht. Ich bin hier. Daddy! Daddy? Du hast mir gefehlt. Es ist gut. Alles ist wieder gut. Daddy ist ja da. Lass dich ansehen. Mein kleines Mädchen. Wie groß du bist. Du bist so wunderschön. Genau wie deine Mutter. Ich hab dich verloren. Es tut mir so leid. Ich darf gar nicht dran denken. Du allein. so lange Zeit. Oh, nein, das ist schon gut, Dad. Ich war nicht allein. Blue hat mich gefunden. Ist mir eine große Freude, Sir. Nimm deinen Flügel, wächst du. Ah. Und komm her. Gut, klar, okay. Näher. Oh, wirklich? Noch näher. Du bringst mir meine Jewel zurück. Ich danke dir. Ich umarme dich jetzt. Ihre Flügel waren den beiden im Weg, aber sie gaben nicht auf. Oh, okay, ich werde... Oh, ich versuche nur... Na, komm her. Okay, jetzt haben wir es. Freut mich sehr. Nico, meinst du? Das nimm mich gerade echt mit. Ich bin voll drin heute. Komm her, lass dich mal Mom, ist alles okay? Mom? Ich bin Opa. Ich bin Opa. Seht her, ich bin Opa! Daddy, das sind Carla, Bia und Tiago. Sehr erfreut, Sir. Hier gibt's kein Sir, junge Dame. Ihr nennt mich Pop-Pop. Pop-Pop? Gefällt mir. Ich finde das nicht nett. Ich bin ein Pop-Pop. Ja, ich bin der Pop-Pop-Pop. Schön sachte mit dem alten Pop-Pop. Du nennst mich Sir. Meine Tochter ist zurück! Der Schwan flog mit den Neulingen zu einem Wasserfall, tief im Dschungel. Hier lebten sie. Jahre waren wir auf der Flucht. Die Menschen haben uns immer tiefer in den Urwald gedrängt. Aber wie du siehst, haben wir einen Unterschlupf gefunden. Einen Ort, an dem wir uns nun endlich niederlassen können. Alle herhören! Kommt! Raus aus euren Nestern! Meine Tochter ist zu Hause! Kommt, Vögel! Meine Jewel ist wieder da! Es gab noch ein Familienmitglied, das gerade aus dem Schlaf gerissen wurde. Jules Tante Mimi. Jewel? Tante Mimi! Oh, ich hab dich so vermisst! Meine kleine Wildblume ist wieder da! Ich wusste, du würdest wiederkommen! Ich hab es in der Kaka gelesen. Jetzt seht euch diese Küken an! Ihr seid die flauschigsten, knuddeligsten Agas der Welt! Tante Mimi stürzte sich auf Blue und knuddelte ihn. Oh, du bist aber groß für dein Alter! Mimi, das ist zu... Oh, eigentlich bin ich Blue. Sind wir das nicht alle? Nein, das ist wirklich mein Name. Deshalb heißen wir doch Blaue Aras. Sag einfach ja. Eine Stimme hallte durch den Dschungel und ließ alle anderen verstummen. Es war ein blauer Ara namens Roberto. Er begrüßte Jules mit einem Lied. Ach, so soll ein blauer Ara eigentlich aussehen? Schau auf ihr Strahlen. Ihr Lächeln den Glanz, sie ist wieder zu Hause und der Dschungel tanzt. Fühlst du auch, was ich fühl? Der Tag ist endlich da, unsere Jewel, unser Glück. Ich sing für dich dieses Stück. Willkommen zurück, Roberto. Willkommen zurück. Ich singe willkommen zu. Wow, du siehst toll aus. Du aber auch. Hey, Hallöchen. Ich bin Jules bessere Hälfte. Ah, du bist also der Glücksvogel, der Jujus Herz im Sturm erobert hat. Juju? Ja, als Kinder haben wir uns immer niedliche Spitznamen gegeben. Das stimmt. Ihn habe ich Beto genannt. Ist ja bezaubernd. Spitznamen finde ich toll. Du hast nie was erwähnt von einem Roberto. Es gab nichts zu erwähnen. Hey, da ist ja mein Flügelmann. Wenn Roberto Wache schiebt, können wir alle ruhig schlafen. Eduardo hat mich alles gelehrt. Er ist der Beste. Nein, du bist der Beste. Du bist der Beste. Wir haben's kapiert. Ihr seid beide der Beste. Genug gequasselt. Jetzt wird gefeiert. Nigel, Charlie und Gabby befanden sich inzwischen auch im Dschungel. Es war ein beschwerlicher Weg, aber Nigel wurde von seinem Hass getrieben. Ein paar Gestalten, die sich gerade durch den Dschungel kämpften, waren allerdings nicht in Partystimmung. Du bist der Einzige, der weiß, wie es sich anfühlt, allein zu sein. Missverstanden. Du bist so böse, wie ich tödlich bin. Ja, du kannst einen zu Tode quatschen. Wo steckst du, du fieses Federvieh? Als Nigel zum Himmel hinaufschaute, sah er ein paar blaue Aras vorüberfliegen. Hm, Ich habe das alles ganz falsch angefangen. Ich muss von weiter oben suchen. Nigel versuchte, einen Baum hinaufzufliegen, knallte aber gegen den Baumstamm. Du warst dieses Mal fast eine ganze Sekunde in der Luft. Bravo, bravissimo. Was glotzt du denn so? Bring mich da rauf. Der arme Charlie musste Nigel nun den Baum bis zur Krone hochtragen. Höher, höher, noch höher, noch ein klein bisschen höher. Tiefer, jetzt tiefer. Ja, perfekt. Jetzt konnte Nigel zwischen den Ästen hindurch den Wasserfall sehen, wo die blauen Aras zu Hause waren. Oh, das ist ja die reinste Seuche. Feiert ruhig schön. Ich werde euch die Flügel schon noch stutzen. Pedro und Nico unterdessen fühlten sich wohl in der Heimat der blauen Aras. Hi, Nico! Hi, Pedro! Hier sind wir richtig. Hier poppt's total. Der Amazonas poppt sowas von. Wir nehmen die ganzen Aras einfach mit nach Rio. Dann haben wir die beste Karnevalshow aller Zeiten. Ich bin inspiriert. Jules Vater hatte das Gespräch der beiden mitbekommen. Ich sag's euch Stadtvogeljungs nur ungern, aber ihr müsst euch andere Talente suchen. Keiner verlässt die Kolonie. Oh, und kein Menschenzeugs im Dschungel. Verstanden? Der alte Ara nahm Nico seinen geliebten Kronkorken vom Kopf und flog davon. Was? Was hat denn der für ein Problem? Oh, ich fühle mich so nackt. Wir hätten Legenden werden können. Ich meine, wir sind ja schon mega obercool, aber verstehst du, was ich meine? Wir hatten schon alles. Die unentdeckten Talente, die tolle Idee, die Inspiration. Aber wenn wir keinen mit nach Rio bringen können, war alles für die Katz. Raphael stieß zu den beiden. Für die Katz? Abwarten und Obst essen. Wir haben ja noch Eva. Joel und Roberto hatten ein kleines Wettfliegen hinter sich. Lachend landeten sie vor Blue. Wow, du hast es immer noch drauf, Juju. Ah, ich bin fix und fertig. Ja, wir sollten uns ausruhen. Suchen wir uns ein Gasthaus oder eine kleine Pension. Was redest du denn da? Nein, ihr wohnt natürlich in meinem Nest. Ich hab heute Nacht Patrouille. Mikasa es su casa. Das ist wirklich nett, bitte. Danke, aber wir kommen zurecht. In deine Junggesellenbude passt wohl kaum eine ganze Familie. Aber als Roberto der Familie sein Reich vorführte, war Blue fast sprachlos. Es war ein Riesennest in einem hohlen Baum. Die Immobilienpreise sind hier wohl sehr niedrig. Wow, das ist ja unglaublich. Oh, das alte Nest hier, das habe ich nur mal so nebenbei zusammengeschustert. Mit meinen eigenen Flügeln natürlich. Und meiner Power. Und meinen Muckis. Dad, das ist riesig! Es gibt 6 Schlafzimmer! Ich krieg das Größte! Nein, ich bin die Älteste. Nur um 3 Minuten und 2,5 Sekunden. Ich habe immer gehofft, auch mal mit ein paar kleinen Robertos gesegnet zu sein. Das glaube ich dir sofort. Blue, ich sag dir mal was. Wenn dir jemals, und ich meine wirklich jemals, irgendwas zustößt, kümmere ich mich um deine Familie. Alles klar, Kumpel, schlaf gut. Gute Nacht, Juju. Gute Nacht. Es war spät und Jules brachte die Kinder zu Bett. Als sie nach einem kleinen Schlaflied eingeschlafen waren, hatten Jules und Blue noch ein wenig Zeit für sich. Was für ein unglaublicher Tag. All die Jahre habe ich nie zu hoffen gewagt, dass sie immer noch am Leben sind. Aber sie sind es. Wir haben unsere Familie gefunden, Blue. Das ändert einfach alles. Ja. Moment, was? Was ändert sich denn? Jewel? Aber Jewel war an Blues Schulter eingeschlafen. Frauchen Froh, Leben eben. Oh. Mach's gut, Schatz. Viel cooler als wir. Viel Spaß. Ja, klar doch. Bis dann. Während Blue versuchte, Jules Vater einzuholen, führten Raphael, Pedro und Nico ein Dschungelcasting durch und hofften, einige Talente ausfindig zu machen. Mit letzter Kraft holte Blue Eduardo ein. Hey! Oh, Sie sind richtig schnell. Ich glaube, ich habe mir einen Flügel gezerrt. Sie sind irre fix für einen alten Vogel. Für so einen Waisenvogel, das wollte ich sagen. Waisenvogel. Und das kommt ja manchmal mit dem Alter. Kann aber auch passieren, wenn man noch jung ist, wie in Ihrem Fall. Sie können weise und jung sein. Eine seltene Kombination. Aber toll, wenn man sie hat. Schnabel halten. Ach, danke, Sir. Wird Zeit, dir die Stadt auszutreiben. Du musst die Grundlagen fürs Überleben im Dschungel lernen. Ich dachte, wir machen Sightseeing. Heute wird trainiert. Und das Training hatte es in sich. Eduardo jagte Blue in eine Schlammkuhle, damit er lernte, sich zu tarnen. Er musste sich mit Klimmzügen fit machen, seine Reaktionen schulen, indem er knapp über Krokodilmäuler hinwegflog und. Aber dann mussten sie das Training abbrechen, weil Menschen auftauchten. Es waren die Holzfäller. So nah am Dorf habe ich sie noch nie gesehen. Was? Weg da! Die dürfen dich nicht sehen! Ja, richtig, Entschuldigung. Vielleicht sollten wir gehen und Linda suchen. Was ist ein Linda? Linda ist die Person, die mich großgezogen hat. Was? Du bist ein Haustier? Nein, bin ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich doch nicht. Ich war mehr ein Kamerad. Das hat dir gefallen? Ach, das erklärt ja alles. Linda ist Familie. Familie? Menschen sind nie Familie. Nein, sie verstehen nicht. Sie ist hier, um zu helfen. Hör genau zu. Wir lassen keine Menschen in unseren Stamm. Nur aus diesem Grund sind wir noch am Leben. Darüber gibt es keine Diskussion. Verstanden? Ja, alles klar. Das Sightseeing ist beendet. Linda und Tullio waren gerade dabei, nach Nestern zu suchen, als sie auch auf die Holzfäller stießen. Tullio, die roden den ganzen Wald. Linda, wo bist du hin? Mit ihnen reden. Du redest mit Vögeln, ich rede mit Menschen. Nein, warte! Nicht! Ach, oh. Hallo! Verschwinden Sie hier mit Ihrer Kettensäge! Hier nisten seltene Vögel überall in dieser Gegend. Sie dürfen diese Bäume nicht fällen. Oh, Schatz, da bist du ja. Oh, ich hab dich schon gesucht. Hola! Wunderschön hier draußen, nicht wahr? Der Arbeiter mit der Kettensäge starrte die beiden an, als würden sie vom Mond kommen. Ein anderer Holzfäller kam jetzt dazu. Habt ihr euch verlaufen? Verlaufen? Nein. Verlaufen? Oh nein. Wir sind hier in unseren Flitterwochen. Wir wollten gerade zu unserer Reisegruppe zurück. Heute ist nämlich Karaoke. Komm schon, Schatz. Moon River singt sich ja nicht von allein. Linda, diese Kerle hacken nicht nur Bäume in Stücke. Tullio wollte gerade mit Linda verschwinden, als ihn einer der Arbeiter festhielt. Lauf! Lauf, Linda! Ich halte sie auf! Los, los, los! Lauf! Okay, lauf! Okay. Linda rannte so schnell sie konnte davon. Blue und Eduardo waren wieder zurückgekehrt. Eduardo war sehr besorgt, was die Menschen anging, und erzählte Roberto davon. Roberto, wir haben Menschen in der Nähe gesehen. Du musst wachsam sein. Nigel, Gabby und Charlie war es endlich gelungen, den geheimen Ort der blauen Aras zu finden. Nigel stürzte sich gleich auf den ersten Ara, den er entdeckte, und platzte mitten in das Casting hinein. Nieder vor dem Kampf, Kakadu! Was hast du denn für ein Problem, Alter? Yo, das war hammerkrass, Kollege! Genau die Energie wollen wir bei einem Casting sehen. Beim Casting? Ja, deswegen bin ich ja eigentlich auch hier. Ich hab deine schmissige Ich sprech weiter. Wir suchen einen neuen Star. Star? Du kommst mir bekannt vor. Kenne ich dich von irgendwoher? Nein, denke ich nicht. Nein, ich bin Volkwart. Ja, Volkwart. Der Vogel. Gut, Volki, wie auch immer. Zeig uns, was du kannst. Nigel überlegte kurz und legte los. Sein Auftritt war ein Hammer. Er riss alle mit, die in der Nähe waren. Raphael, Pedro und Nico waren von ihm begeistert. Ja, danke. Ich bin Volkwart der Vogel. Oh, er ist so heiß. Bang, Alter. Du bist dabei. Du bist nicht Eva, aber du bist klasse. Wir sehen uns dann bei der Show. Gleich morgen Abend. Alle aus dem Dorf werden da sein. Da brennt dann so richtig der Busch. Alle werden da sein? Alle werden da sein? Der perfekte Plan. Statt diesen Vogel quer durch den Dschungel zu jagen, lassen wir ihn einfach zu uns kommen. Bei der Karnevalsshow. Ich verzaubere sie von der Bühne aus, während du im Publikum lauerst, meine kleine Gabby. Du bist meine kleine Massenvernichtungswaffe. Diese Vorstellung wird zum Sterben schön. Das wirkt nur, wenn ich das mache. Okay, hab dich lieb. Blue beschäftigte sich mal wieder mit seinem Navi und versuchte Linda und Tullio zu orten. Oh, hey, Süßer, hier bist du. Warum dauert das so lange? Es reicht jetzt mit dem Navi, ehrlich. Alle sehen sich den Sonnenuntergang an. Komm schon. Oh, nein, nein, warte. Ich habe Lindas und Tullios Koordinaten geortet. Hm? Sie sind auf der anderen Seite des Waldes. Hier, sie sind ganz in der Nähe. Oh. Ja, ich weiß. Dein Dad traut den Menschen nicht so richtig. Aber wenn er sie erst kennt, ändert er seine Meinung sicher. Sie können helfen, diesen Ort zu schützen. Ja, Blue, mein Dad weiß schon, was er tut. Und kannst du Linda und Tullio nicht eine Minute vergessen und dir den Sonnenuntergang ansehen? Aber ich dachte, das wäre unser Plan. Routenberechnung abgeschlossen. Ich, weißt du, vielleicht sollte man manche Orte gar nicht finden. Vielleicht sollte man sie lassen, wie sie sind. Das war alles, was Jewel noch sagte. Nur eine Fliege schnappte sie noch, die um Blues Kopf herumschwirrte. Blue war erschüttert und klagte Raphael, Pedro und Nico sein Leid. Sie hat eine Fliege gefressen. Eine Fliege! Blue, beruhige dich. Beruhigen? Wir hatten geplant, Linda und Tullio zu helfen, die Kolonie zu finden und nach Hause zu fliegen. Aber sobald ich das erwähne, macht sie komplett dicht. Oh, und ihr Vater. Völlig bekloppt. Er hat eine totale Macke, was Menschen betrifft. Und Eduardo klagte Roberto sein Leid. Er hat eine totale Macke, was Menschen betrifft. Er liebt sie. Er ist ein Haustier. Ein Haustier? Am meisten ärgerte es Blue, dass Eduardo ihn als Haustier bezeichnet hatte. Er hat mich Haustier genannt. Unfassbar, mir das H-Wort so ins Gesicht zu sagen. Als würde er glauben, ich bin der Feind oder sowas. Oh, und dieser Roberto, er beobachtet mich ständig. Und immer wieder schwirrt er um Jewel herum. Und dauernd singt er irgendwas. Da kann ich nicht mithalten. Komm aus den Federn, Alter. Befrei dich vom Trauma der Käfighaltung. Sieh doch mal alles mit ihren Augen. Genieß dieselben Dinge, die sie genießt. Oh, soll ich auch Fliegen essen? Allein der Gedanke ist eklig. Die ganze Zeit über scharwenzelte Roberto um Jewel herum und kümmerte sich um sie. Jeden Wunsch las er ihr von den Augen ab. Das wollte Blue jetzt ändern. Er machte sich auf die Suche nach einem Paranussbaum und er fand auch einen. Allerdings wusste er nicht, dass er sich in feindliches Gebiet begab. Im Nu war er von roten Aras umringt. Jetzt sieh doch mal einer an. Wen haben wir denn hier? Ich schätze mal, die Regeln vom alten Eddie gelten doch nicht für alle, ha? Du bist in unserem Gebiet. Oh, wirklich? Okay, mein Fehler. Wusste ich nicht. Entschuldigung. Oh, hoppla. Tut mir leid. Verzeihung. Du kommst einfach hin, klaust unsere Nüsse und jetzt beleidigst du mich auch noch? Oh. Nein. Das ist alles nur ein großes Missverständnis. Ich wünschte, ich könnte deine Entschuldigung annehmen, weißt du? Du scheinst netter Vogel zu sein. Aber das hier bedeutet Krieg! Was? Muss es das denn bedeuten? Kann es nicht was anderes bedeuten? Heute in der Grube des Todes. Entschuldige, Grube des Todes? Echt jetzt? Ah ja. 12 Uhr, dann ist Schluss mit Gelaber. Ich fege dich weg ohne Wenn und Aber. Lachend flogen sie davon. Blue flog schnell zurück und erzählte Eduardo von dem Vorfall. Du hast was getan? Es war ein Versehen. Ein Versehen? Hey, Sekunde, was ist denn los? Wegen Drew verlieren wir vielleicht die ganze Seite unseres Waldes. Ich wollte doch nur eine Nuss holen. Eine Nuss. Du magst doch gar keine Nüsse. Was sollte das denn, Blue? Ich wollte sie für dich holen. Oh, wirklich? Roberto, halt deine besten Vögel bereit. Wir werden uns nicht ergeben, ohne zu kämpfen. Geht klar. Und du? Halt dich da raus. Du hast genug angerichtet. Wartet! Blue, er hat recht. Vielleicht solltest du das Dad und Roberto überlassen. Du glaubst, ich kann das nicht? Ich bin nur nicht so ganz sicher, ob das denn wirklich in dein Fachgebiet fällt. Linda war es gelungen, den Holzfällern zu entkommen. Aber als sie zu ihrem Zelt zurückkam, wurde sie bereits erwartet. Und zwar vom Big Boss der Arbeiter persönlich. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich es mir hier gemütlich gemacht habe. Lollipop? Linda wurde von ein paar Arbeitern gepackt und gefesselt. Sie wurde in den Dschungel zurückgebracht, wo sie zusammen mit Tullio an einen Baum gebunden wurde. Hey! Eine wahre Schande, da kommt ihr von so weit her, um den Dschungel zu retten. Mal sehen, ob er es mit euch genauso gut meint. Öko-Freaks. Unterdessen hatten sich die blauen Aras mit den roten Aras an der Grube des Todes versammelt. Die Stimmung war aufgeheizt. Felipe, einer von den Roten, stand Roberto gegenüber. Es sah aus, als ob sie gleich kämpfen würden. Roberto, Felipe. Seid ihnen! Kein Erbarmen! Ich muss das beenden. Was, Blue? Hört auf! Hört auf! Eduardo, das ist verrückt. Wir sind eine Spezies mit fortgeschrittenen Problembewältigungsfähigkeiten. Du hast uns das eingebrockt. Jetzt zieh auch hin. Zwei Mannschaften stellten sich nun auf und es gab auch einen Schiedsrichter. Als der Anpfiff ertönte, stürzten sich die blauen und roten Aras auf eine Nuss. Jetzt begriff Blue, was hier passierte. Das ist ein Spiel. Ach so, das ist ein Spiel. Das ist kein Spiel. Das ist Krieg. Eieiei, ein wunderschöner Tag in der Grube des Todes. Hier heißt es alles oder nie. Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt. Und der Gewinner verfügt dann über den gesamten Paranussbaumwald. Ach, das ist wie Fußball. Das kann ich. Irgendeine besondere Taktik? Wie spielen wir? 4-4-2 oder 5-4-1? Wie läuft's, Trainer? Welche Position spiele ich? Eigentlich habe ich die perfekte Position für dich. Wasser, hier gibt's Wasser. Holt euch Wasser. Ah. Naja, die Position eines Wasserträgers meinte Blue eigentlich nicht. Roberto hatte jetzt die Nuss vor seinem Schnabel, stürmte vor und machte das erste Tor. Allerdings fiel gleich darauf auch ein Tor für die Gegner. Danach fielen die Tore reihenweise. Für die Blauen wurde es hart, denn es gab 2 Ausfälle durch Foulspiel der Roten. Jetzt endlich kam der erlösende Satz von Eduardo. Na gut, spiel halt mit. Ja. Ah, okay, jetzt geht's los, Trainer. Ja, Dad! Ein neuer Spieler kommt von der Bank. Ist er eine Geheimwaffe? Oh, ich glaube, das ist der Wasserträger. Hey, ich steh frei, spiel ab. Blue brachte sich gut ins Spiel ein. Als es unentschieden stand, sollte der nächste Treffer den Sieg bringen. Blue wuchs über sich hinaus und dann machte er das entscheidende Tor. Leider nicht auf der Gegenseite. Tor! Sieht aus, als war die Geheimwaffe buchstäblich ein Eigentor. Sehen wir uns die Reaktion von Eduardo an. Oh, ich drehe den Hals um Bauchtasche. Felipe von den Roten flog zu Eduardo rüber. Oh, sieht nicht gut aus, Eddie. Ich hab das Gefühl, bei euch gibt's ab sofort nussfreie Kost. Darüber werden wir noch sehr lange reden. Ich hätte von einem Menschenhaustier nicht mehr erwarten sollen. Blue war verzweifelt. Er hatte statt zu helfen nur alles noch schlimmer gemacht. Allein saß er auf einem Felsen. Als Jule ihn entdeckte, flog sie zu ihm rüber. Hey, was war das da eben gerade? Ich habe nur versucht, zum Stamm zu gehören. Aber ich werde wohl nie der Vogel sein, den dein Dad von mir erwartet. Was? Ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zu fliegen. Darüber sollten wir noch reden. Was gibt's noch zu reden? Blue, sieh dich doch um. Die Kinder blühen richtig auf. Sie lieben das Leben hier in der Natur. Vielleicht ist hier unser Zuhause. Zuhause? Wie könnte es das sein? Ich habe alles versucht, um dazuzugehören und zu helfen. Aber es war immer alles falsch. Das ist kein Zuhause, Jewel. Vielleicht für dich, aber nicht für mich. Weißt du was? Du musst dich mal entscheiden, was du willst. Und vielleicht denkst du nicht immer nur an dich, sondern auch mal an uns. Jewel flog davon und ließ Blue allein zurück. Im Holzfällercamp herrschte Aufbruchstimmung. LKWs wurden mit schweren Maschinen und Sprengstoff beladen und in den Dschungel gefahren. Blue hatte unterdessen die Koordinaten von Linda und Tullio herausbekommen und flog zu ihrem Lager. Linda! Tullio! Auf einem Tisch vor ihrem Zelt stand ein Foto, auf dem er mit Jule, Linda und Tullio zu sehen war. Traurig sah er es sich an. Leb wohl, Linda. Blue nahm seine Bauchtasche ab, in der sich auch das Navi befand, und legte sie auf den Tisch. Leb wohl, Bauchtasche. Wenn möglich, bitte wenden. Tut mir leid, Navi-Lady. Ist nicht deine Schuld. Es liegt an mir. Leb wohl, Pfannkuchen. Leb wohl, Kaffee. Leb wohl, Kaffee. Blue stolperte über ein Funkgerät, das zerstört auf dem Boden lag. Er wusste sofort, dass irgendetwas faul war. Linda? Linda! Plötzlich schoss Roberto wie ein Pfeil auf ihn zu und warf ihn um. Eduardo hatte recht! Verräter! Warte, du verstehst das nicht. Ach, was verstehe ich nicht? Dass du zu den Menschen hältst? Was weißt du von Menschen? Oh, ich weiß alles über sie. Sie locken dich. Sie fangen dich ein. Sie bringen dich um den Verstand! Will Polly ein Cracker? Will Polly ein Cracker? Nein! Genug Cracker! Ich hasse Cracker! In diesem Moment wurde es laut. Unerträglich laut. Die schweren Fahrzeuge der Menschen drangen in den dichten Urwald ein. Komm schnell, Roberto! Das sind sie! Das sind sie! Das sind sie! Die Maschinen rollten auf Roberto zu, der wie angewurzelt stehen blieb. Schnell riss ihn Blue zur Seite. Roberto, weg da! Nicht nochmal! Nicht nochmal! Schluss mit Crackern! Krieg dich wieder ein! Blue gab Roberto eine Ohrfeige. Hör zu! Wir haben nur eine Chance, das zu verhindern, okay? Ich muss meine Freunde finden. Du warnst die anderen, kapiert? Ja, kapiert! Okay, los! Okay! Menschen! Menschen! Linda und Tullio waren immer noch am Baum gefesselt. Natürlich hatten sie versucht, sich zu befreien, aber es gelang ihnen nicht. Tullio war verzweifelt, dass er nichts tun konnte. Linda, es tut mir so leid. So schlimm das auch ist, ich möchte nirgendwo anders auf der Welt sein als genau hier mit dir, Tullio. Auch wenn wir an einen Baum gefesselt sind. Auf einmal schwirrte etwas Blaues durch die Äste hindurch. Blue! Blue! Linda? Hier unten! Was? Blue? Was machst du denn hier? Hier ist es gefährlich. Blue hackte ihre Fesseln durch und flog weiter. Das ist unglaublich. Er ist 2000 Meilen weit geflogen. Folgen Sie ihm. Ich hab doch gesagt, ich hab ihn gehört. Die Maschinen der Menschen machten alles platt, was ihnen im Wege war. Mit ihren schweren Planierraupen knickten sie die Bäume um, als wären sie Strohhalme. Blue war entsetzt, als er sah, wie schnell die Rodung voranging. Als Roberto endlich bei den anderen angekommen war, schien er völlig durchzudrehen. Es ist aus! Es ist aus! Mensch! Das Licht! Das Licht! Oh, es ist vorbei! So ein Zeug brabbelt er schon, seit wir ihn gefunden haben. Die Holzfäller kommen und Blue ist bei ihnen! Verräter! Nein! Nein, Blue versucht uns zu helfen! Was? Ganz allein? Wir müssen alle evakuieren! Wir verschwinden! Los, alle Mann abrücken! Los, los, Dad. Los! Nein, diesmal nicht. Ich werde nicht mitfliegen. Aber du musst. Ich bringe meine Familie nicht nochmal in Gefahr. Blue ist meine Familie und ich werde ihn hier nicht zurücklassen. In diesem Moment kam auch Blue zurück. Das musst du auch nicht. Geht's dir gut? Also, Eduardo, ich bin vielleicht nicht der Paradevogel der Kolonie. Aber dieses eine Mal ist das ein Vorteil. Sie kennen den Dschungel, ich kenne die Menschen. Und ich weiß, gemeinsam können wir sie aufhalten. Sie dürfen uns unser Zuhause nicht wegnehmen. Klar, es ist heiß und laut und voller Krabbeltiere. Aber es gehört uns. Kämpfen wir dafür! Linda und Tullio waren zu den Holzfällern gerannt, um die Rodung zu stoppen. Die Planierraupen hatten schon ganze Arbeit geleistet. Mutig stellten sich die beiden den heranrollenden Fahrzeugen entgegen. Stopp! Oh ja, Respekt für den Regenwald! Als Linda sich umdrehte, sah sie auf den Bäumen hinter der Rodung hunderte von blauen Aras sitzen. Der Anblick war einfach überwältigend. Auch die Arbeiter starrten zu den Vögeln hoch. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Während Tullio vor Entzückung kurz in Ohnmacht fiel, wollte einer der Arbeiter das Weite suchen, wurde aber vom Big Boss aufgehalten. Augenblick mal, hier geblieben. Das sind doch nur ein paar Tauben, du Trottel. Zurück an die Arbeit. Die Arbeiter gingen zu ihren Fahrzeugen zurück und ließen die Motoren an. Eduardo und Blue saßen nebeneinander auf dem vordersten Baum. Führ sie an, Blue. Ha, das war mein Name. Ja, sie haben mich Blue genannt. Ja, ich bin Blue. Was? Oh, richtig. Vögel mit blauem Federkleid. Halten zusammen, jederzeit. Blue bildete die Vorhut und die anderen Vögel folgten ihm. Im Sturzflug jagten sie knapp über die Köpfe der Arbeiter hinweg. Einige von ihnen ließen alles stehen und liegen und ergriffen in Panik die Flucht. Attacke! Großer Spaß am Amazonas! Okay, Abwurf! Jetzt stürmten die anderen Tiere des Dschungels aus dem Urwald heraus. Die Menschen, die keine Angst vor den Vögeln hatten, bekamen es jetzt auch mit gefährlichen Raubkatzen zu tun. Durch den ganzen Tumult wurden auch Nigel, Charlie und Gabby zur Rodung gelockt. Und dann passierte es. Nigel entdeckte Blue. Da ist er! Charlie, mach die Nasenkanone bereit! Fertig! Anlegen! Feuer! Charlie jagte ein Geschoss durch seinen Rüssel, das Blue aber verfehlte. Dafür gab es einen Querschläger, der Nigel flachlegte. Wieder vereitelt! Plötzlich färbte sich der Himmel über der Rodung rot. Schwärme von roten Aras bedeckten ihn. Auch sie hatten sich unter Philippes Führung dazu entschlossen, den anderen beizustehen. Mit großen Nüssen bombardierten sie die Arbeiter. Der Big Boss konnte sie jetzt nicht mehr zurückhalten. Hey, komm zurück! Ihr seid so Nichtsnutze, alle miteinander! Achtung! Eduardo passte nicht auf und flog gegen eine Baggerschaufel. Benommen stürzte er zu Boden. Der Bagger und die Planierraupen drohten ihn zu überfahren. Im letzten Moment konnte Tullio ihn packen und aus der Gefahrenzone bringen. Nein, nein! Ich hab dich! Schon gut! Du bist in Sicherheit! Jetzt sprang Linda auf eine Planierraupe, die einer der Arbeiter in Panik verlassen hatte, und rammte mit ihr einen Baumschneider. Die schwere Maschine fiel auf die Seite. Jetzt flohen auch die letzten Arbeiter. Die erste Schlacht war gewonnen. Ja! Juhu! Du hast es immer noch drauf, Blue. Woo! Woo! Plötzlich gab es eine Explosion und ein weiterer Baumriese fiel um. Der Big Boss hatte die Gelegenheit des Tumults genutzt und Dynamitstangen an die Bäume gebunden. Ich muss hier mal wieder alles selber machen. Er hatte gerade die nächste Lunte gezündet, als Blue an seinem Kopf vorbei auf die Bäume zuflog. Blue versuchte, das Dynamit von den Bäumen loszukriegen. Hey, geht da weg! Oh nein, niemand stiehlt mir die Show! Nigel hatte sich auf den Big Boss gestürzt und ihn zu Boden geworfen. Blue krallte sich die Dynamitstangen und flog mit ihnen los. Plötzlich bemerkte er, dass sich Nigel am Dynamit festhielt. Was? Was machst du denn? Lass los, bring dich in Sicherheit. Komm schon, lass los. Niemand. Bist du irre? Wir stürzen beide ab, lass los. Flieg. Déjà vu, Blue? Nigel. All die anderen sahen vom Boden aus zu, was oben in der Luft vor sich ging. Doch dann explodierte das Dynamit. Blue! Nigel! Aber die beiden hatten großes Glück. Durch die Druckwelle wurden sie in die Äste eines Baumes geschleudert, der ihren Fall abbremste. Etwas benommen und um ein paar Federn erleichtert, hingen beide an einem Ast. Du! Du wirst bezahlen, bitterlich bezahlen für deine barbarischen Bosheit! Ich geh weg von mir! Furioses Federgefuchtel in der Fratze! Du musst das nicht machen! Nein, aber ich hab Lust dazu! Gabby hatte sich mit Charlie etwas näher an die Streithähne herangeschlichen. Du meine Güte! Charlie! Das ist es! Jetzt oder nie! Ruhig halten, ruhig! Pfeifengewitter! Schieß! Gabby hatte einen Pfeil mit ihrem Gift getränkt und ließ diesen nun von Charlie abschießen. Allerdings traf der Pfeil nicht Blue, sondern ihren geliebten Nigel. Nigel! Ist dies das Ende? Ich war zu jung. Ich war zu schön, um zu leben. Jetzt kamen auch all die anderen dazu und starrten Nigel an. Mein letzter Vorhang fällt. Oh, die Ränge bis auf den letzten Platz gefüllt. Lebt wohl. Nein! Nein, was habe ich getan? Kann ich nur mit dir nicht mehr sein? So will ich nun sein, nimmermehr. Gabby nahm von ihrem eigenen Gift und legte sich zu Nigel. Bia schaute sich Gabby genau an und sagte dann: Der Frosch ist überhaupt nicht giftig. Was? Wir sind nicht tot. Das ist ein häufiger Irrtum, aber sie ist kein echter Pfeilgiftfrosch. Das sieht man an den rosa Tupfen. Aber Mama, meine Eltern haben immer gesagt, ich wäre giftig und darf niemanden anfassen. Tja, dann hattest du einfach voll fiese Eltern. Oh, wow. Das heißt dann ja... Wir können zusammen sein! Gabby schmiss sich an Nigel ran und knutschte ihn ab. Nigel versuchte zu fliehen, aber Gabby hielt ihn an seiner Schwanzfeder fest. Oh, Nigel! Mein Nigel, Knuffel, Schnuppel, Muffel! Hilf mir doch! Ich lass dich nie wieder los! Ich lass dich nie wieder los! Tut mir leid, ich will auch netter sein! Nein! Nein! Charlie! Charlie! Das ist mir die Natur! Man überließ die beiden sich selbst und damit Nigel seinem Schicksal. Ganz in der Nähe lag eine Riesenschlange im Unterholz und verdaute ihre letzte Mahlzeit. Von dem Opfer blieb nur ein Strohhut über und der gehörte mal dem Big Boss. In der Zwischenzeit hatte sich auch das Fernsehen im Dschungel eingefunden und berichtete live. Linda, Tulio und Blue waren im Fokus der Kamera. Wir haben interessante Neuigkeiten und berichten direkt aus dem Amazonas-Regenwald. Dank Dr. Montero und seinem Team wird diese ganze Gegend, in der wir uns hier befinden, in Kürze zu einem großen Naturschutzgebiet erklärt. Und wir werden zusammen dafür sorgen, dass dieser Ort unberührt bleibt. Stimmt's, Blue? Aber es gibt noch mehr gute Neuigkeiten. Wir haben diesen Kakadu tief im Dschungel gefunden und er hat sich mit einem Baumsteigerfrosch angefreundet. Wir nehmen ihn mit nach Rio, um ihn dort weiter beobachten zu können. Oh, Nigel, wow, Flitterwochen in Rio! Oh. Ja! Klatscht in die Pfoten, Krallen und Federn. Einen donnernden Applaus für die tollsten Talente des Dschungels. Hier ist Amazonas Total Wild! Hey, komm schon! Hey, los geht's! Hey, hey, hey, was geht? Da geht was! Was geht? Da geht was! Schätze kommen aus dem Dschungel zu dir. Krass! In unserem Herzen schlägt, was ein Rhythmus uns vorgibt. Seine Vielfalt und Schätze kommen von uns hier zu euch. Von hier zu euch, ja. Der Teil der Freiheit und Herzlichkeit. Für immer im Dschungelparadies, mit ein Wunder, jetzt in deinem Tüten, weil dir jemand will, dass du tanzt. Amazonas! Hey, Louis! Hey, Jungs, ich hab's geschafft! Willkommen, yeah. Dschungelleiter! Amazonas kann unsere Heimat werden? Mit der Hitze und mit den ganzen Krabbeltieren? Was? Na, aber hallo, ich bin Mr. Dschungel. Total wild und voll der Vogel. Vielleicht verbringen wir ja die Sommer in Rio. Du bist mein Ein und Alles, Jewel. Oh. Schon zu Ende?